Warum haben wir das Avantgarde-Festival genannt? Weil was kein Name hat, existiert nicht. Habe ich irgendwo gelesen, so empfinde ich das auch so. Was kein Name hat, existiert nicht. Also das, ich glaube, das ist auch, stell dir mal vor, so ein Mensch, der keinen Namen hat, das ist schwierig. Also der wirklich gar keinen Namen hat. Ne? Mhm. Irgendwie, der ist physisch da, aber der existiert nicht richtig. Deswegen muss alles einen Namen haben, unser Festival also auch. Man muss es einen Erkennungswert haben, man muss darüber reden können. Was hätte gepasst? Wir haben lange, lange gesucht. Wir haben das Fiesta genannt. Wir haben das Sommersonnenwendenfest genannt. Ja, das entwickelt sich. Ne? Wir machen dieses Event seit, ja, ich glaube, über 13 oder 14 Jahren. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen ein prägnantes, dass man sie gut prägen kann, der allgemein passt zu unseren allgemeinen Philosophien. Und Avantgarde hat sich angeboten. Ich hatte keine Lust auf Krautrock, ich hatte keine Lust auf Multimedia, ja, Avantgarde. Ich wäre auch gerne auf Dada, ich stehe sehr gern auf der Dada-Bewegung, ist mir extrem sympathisch, fühle ich mich sehr wohl bei deren Philosophie. Ich hätte das auch so Dada-Festival. Nun, wir haben für Avantgarde. Ne? Was aber lange nicht bedeutet, dass unsere Festival nur Avantgarde ist. Wir haben also nicht nur Leute, die abgefahren sind. Ne? Allgemein ist die Palette von Künstlern, die hier auftreten, erstmal sind das nicht nur Musiker. Ich achte darauf, dass alle, also besonders auch das Wort, also die Poesie, auch das Wort, das stark repräsentiert ist, weil ich stehe sehr dazu, sowohl als auch andere Art vom Kunst, also das, die Handwerkerkunst, ne? Die Leute, die mit Feuer arbeiten, die mit Eisen arbeiten, mit Farbe arbeiten, ja, mit ihren Körpern Ausdruck arbeiten, also die tanzen, all sowas. Ne? Ich möchte, dass es so was alles repräsentiert wird. Und wichtig ist, dass Leute, die total überzeugt sind von ihrer Kunst, ohne Rücksicht auf Erfolgspotenzial. Und das macht sie für mich Avantgarde. Also, das ist natürlich, trifft nicht immer zu. Manche hören sich, wenn man zum ersten hinhört, das hört sich ganz normal an. Aber wenn man aber genau hinhört und weiß, was dahinter steckt oder ein bisschen länger da drin bohrt, dann merkt man, die sind ganz schön verrückt. Die sind sehr ihren Kunst. Ja, verfallen, ja. Die sind also total in ihren Kunst. Und somit sind die für mich Avantgarde.